Horn klingt und springt die Heuer. Heut spiel ich dat feine Os. Heute, da ist mir nichts zu teuer. Morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Rehpapa nach der Freiheit rauf. Treff ich eine recht blonde, recht feine, die gabel ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Hack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Rehpapa-Nacht zum Malbeins, ob du Mädel hast oder ob keins. Amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Rehpapa-Nacht zum Malbeins. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Rehpapa-Bummel gemacht, ist ein arger Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, Weihnacht. Kehr ich heim im nächsten Jahre, braun gebrannt wie so'n Hottentott. Hast du deine blonden Haare, schwarz gefärbt, vielleicht auch rot. Grüß dich dann mal ein fremder Jung, und du gehst vorüber und kennst ihn nicht. Kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leise er zu dir spricht. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um zehn. Hack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Rehpapa-Nacht zum Malbein, ob du Mädel hast oder ob kein. Amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Rehpapa-Nacht zum Malbein. Wer noch niemals im lauschiger Nacht einen Rehpapa-Bummel gemacht, ist ein armer Weg, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli.